Ich bete dich an, lege dir mein ganzes Leben hin. Du schenkst Erkenntnis meiner Seele, du entfaltest deine Macht. Herr, deine Hand hält mich sicher, darum fürchte ich mich nicht. Sie hat geschaffen alles Leben, sie kann segnen und mich lehren. Deine Weisheit zündet dann neues Feuer in mir an, teilt die Dunkelheit und taucht mich in das Licht. Sie schenkt Freude und Kraft, selbst wenn diese Welt sich hasst. Bist nur du es, Herr, der Weisheit in mir schafft. Preiset den Herrn für die Zuversicht, die er in uns gelegt. Er hat die Kraft zu verändern, wenn nur Mattigkeit dein Herz bewegt. Seine Weisheit zündet dann neues Feuer in dir an, teilt die Dunkelheit und taucht dich in das Licht. Sie schenkt Freude und Kraft, selbst wenn diese Welt sich hasst. Ist es nur der Herr, der Weisheit in dir schafft? Seine Weisheit zündet dann neues Feuer uns an, teilt die Dunkelheit und taucht uns in das Licht. Sie schenkt Freude und Kraft, selbst wenn diese Welt sich hasst. Ist es nur der Herr, der Weisheit in uns schafft?